Ihr hört den Podcast von blog.jubel.de. Richtig geil aus Berlin und wir sind Andy G. Und Mr. Scotch von geilablabern.de. Liebe Genossinnen und Genossen, wir begrüßen Sie zum 32. Podcast von blog.jubel.de. Niemand hat die Absicht, keine Unterhaltung zu betreiben heute, am heutigen Abend. Mein Name ist Oberstaatssekretär René. Und hier ist der Staatsratsvorsitzende, Stefan. Hallo. Hallo Stefan, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, ebenso, nee. Herzlichen Glückwunsch. Republiksgeburtstag ist doch gar nicht. Heute ist Nationalfeiertag. Nee, morgen ist Nationalfeiertag. Heute? Morgen. Heute. Heute ist der 2. Oktober. Ach so, so gehst du vor. Na, jetzt musst du aber den Leuten nochmal erklären, wieso, weshalb und warum. Was? Weil dieser Podcast... Du hast gerade zu mir vor der Sendung gesagt, ich soll so reden. Ja, aber das hat ja nichts mit dem 2. oder 3. Oktober zu tun, sondern mit dem 7. Oktober. Ach so, na logisch. Dieser Podcast ist ja ab 7. Oktober eigentlich. Also, natürlich, genau, doch Republikgeburtstag. Ja. Ja, hallo, haben wir euch schon begrüßt. Ja, herzlich willkommen nochmal, falls es untergegangen sein sollte. Ja, der 32. Podcast, weil ihr euch total erschrocken habt. Ja, in wahrscheinlich, dieser Form haben wir euch noch nie begrüßt. Wahrscheinlich auch über die Ansage vorneweg von den beiden Jungs von Geil Ablabern, die ja gesagt haben, geil aus Berlin. Bist du geil, Stefan? Nein, jetzt nicht, weil wir nehmen ja Podcast auf. Du bist ja da, also warum soll ich da geil sein? Okay, aber aus Berlin haut natürlich hin. Ja. Ja. Andy G. und? Wer war der andere? Ich sag immer Micha Scotch, aber er ist Mr. Scotch, nennt er sich ja, selbst, ja. Liebe Grüße an den Geil-Ablabern-Podcast. Ja, der übrigens sehr informativ ist. Ich hatte in einer der letzten Ausgaben gehört, dass eine Fliege nur ein Gedächtnis von 3 Sekunden hat. Und da hat sich mir einiges erklärt. So. Kennst du sich auch, wenn du Fliegen wegjagst und dir denkst, warum sind die so bekloppt, dass sie wiederkommen, ne? Die haben es einfach vergessen. Die haben es einfach vergessen. Aber da fällt mir auch ein Witz ein zu Paris Hilton. Erzähl mal. Warum ist es für Paris Hilton kein Problem, in einer Gefängniszelle zu sein? Ja, ich würde mal vermuten, dass sie aufgrund ihrer körperlichen Figur durch die Gitterstäbe durchkommt. Nein. Ihr Gehirn muss ja bis jetzt auch nur mit einer Zelle auf. Haha. Okay, nee. Der war nicht so gut. Nächster Witz. Okay. Wolltest du auch noch einen erzählen? Soll ich erzählen? Ja. Pass auf, wir machen das so, weil der ist auf jeden Fall explizit. Das ja, und schweinig, den erzählst du nachher, nee, damit das, die Leute ich, jetzt ich, dranbleiben. Nee, der ist ein Zweiteiler, also der besteht aus einer Frage und einer Antwort und die Antwort werfe ich nachher einfach rein, ja? Ey, du bist also, ja echt clever. Die Frage ist, wie heißt der Azubi eines Gynäkologen? Und die Antwort werfe ich dann zwischendurch nachher einfach mal rein, also dranbleiben, ja? So. Aha. Ja, ich klinge mich mal aus, ich denke mal drüber nach. Ich habe heute übrigens die Karte für unseren Karl Kebetsch aus New Jersey eingeworfen. New Jersey, ja. Ja, der uns unseren Soundteppich stellt. Jetzt schon seit über einem Jahr. Wheezy. Ja, genau. Bin mal gespannt. Ich hoffe, er freut sich drüber. Hört er jetzt auch gerade im Hintergrund, ne? Nee. Doch. Das war das Intro. Nee. Das Intro ist von... also ist der Titel ist One Monkey Don't Stop the Show und der kalt ist von... erwischt. Brick Daniels, glaube ich, war es, ne? Ja. Egal, alles zu finden unter music.pocho.com. So ist es. Gut, haben die Credits auch genannt. Ja. ich habe festgestellt, dass letzte Woche ziemlich viele Klagen durchs Netz gegangen sind. Klagen? Ja. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Ja, ich habe es halt gelesen. Das hat sich so in meinem Gedächtnis festgesetzt, dass irgendwie jeder gegen alles klagt. Eine große Sache ist ja das mit dem iPhone, hast du bestimmt gehört. Wo eine Dame aus den Staaten... Apple verklagt auf 1 Million, war das 1 Million US-Dollar Schadensersatz? Die Summe habe ich nicht mehr im Kopf. Ja, für, also man kann es ja selber mal gesenkt haben. Man kann es ja selber mal recherchieren, auf jeden Fall, also ja, absolut unverhältnismäßig, ne? Also sowas kann nur in Amerika passieren. Ja. Und weißt du, was ich vermute, warum das da passiert? Nein. Das ist einfach zu warm. Aha. Meinst du, Klimaerwärmung ist nicht gut für Amerika? Wahrscheinlich ja nicht. iPhone-Klage... Ja, auf jeden Fall, das war eine Klage, die ich gelesen habe. Genau. Wer klagt denn noch? Aber hier steht Klage. vom 7.8. Egal, müsst ihr einfach mal im Internet recherchieren. Ja, die andere Klage, von der ich gehört habe, kommt natürlich auch aus den Staaten. Und zwar verklagt jemand, das ist jetzt für den Axel wahrscheinlich interessant, vielleicht hat er auch genauere Infos dazu. Ohrenspitzen-Axel. Ja, da verklagt jemand die Creative Commons Lizenz. Mhm, das habe ich noch nicht gelesen. Da ist der Hintergrund auch nur sehr vage, ja. Also ich habe da ehrlich gesagt nicht die Zeit investiert, mir das genau durchzulesen. Ich habe es überflogen und wenn ihr es genau wisst. Nichtwissenden, erklär nochmal kurz, was das für eine Lizenz ist. Was damit auf sich hat. Ja, eben. Das ist nämlich der Grund der Klage, dass die Creative Commons nicht genau darüber informiert, dass diese Bilder auch kommerziell genutzt werden können. Es ging nämlich um das Bild eines Mädels, was bei Flickr hochgeladen wurde und unter dieser Lizenz stand und das wurde für eine Werbung verwendet und daraufhin hat die Mutter des Kindes die Creative Commons, ja, was ist das? Ist das ein Verein oder was? Nein, das ist einfach nur, ich denke mal, ein Name eines Lizenztyps, einer Lizenzvereinbarung, die eine gewisse Gruppe irgendwie mal ins Leben gerufen hat. Ja, und auf jeden Fall wurden die verklagt, das könnt ihr auch im Internet nachlesen. Vielleicht meldet sich ja der Axel dazu mal zu Wort, der hat ja da ein bisschen mehr Hintergrundwissen als wir. Dann machen wir mal ein Interview mit Axel. Ja, wenn er möchte, genau. Aber weil du gerade Flickr erwähnt hast, da habe ich auch noch eine Schlagzeile von der letzten Woche. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo was war, aber es ging um einen Diebstahl irgendwie. Ja, herrlich. Jetzt fällt es ja auch wieder ein, ne? Herrlich. Und ja, da haben wohl irgendwelche Diebe Rechner geklaut und ja, haben nicht damit gerechnet, dass auf dem Rechner ein Programm lief, was regelmäßig Fotos mit der Webcam macht, die am Rechner dran war. Ich glaube, es war so, dass die Fotos, Mac die gemacht wurden, so genau, ein iBook, und die Fotos, die gemacht wurden, die wurden dann automatisch bei Flickr hochgeladen. Genau, wurden automatisch auf Flickr hochgeladen. Gibt's ein Tool? Und derjenige, dem der Rechner gehörte, der hatte sich halt gewundert, warum plötzlich in seinem Flickr-Account neue Fotos auftauchen, obwohl sein Rechner geklaut wurde. Und auf dem Foto war natürlich der Dieb zu sehen. Ja, also ich habe, das habe ich mir mal genau angeguckt. Also ich war auf dem Blog auch drauf, auf diesem Flickr-Seite drauf gewesen. Hörst du eigentlich die Lena im Hintergrund? Nee. Gut. Die muss mal richtig schreien. Nein, der hat gerade Hunger. Nee, die ist nimm jetzt, mal den Schnuller aus. Die ist jetzt zwei Räume weiter. Achso. Ja. Nee. Das gepanzerte Wände. Mhm. Auf jeden Fall war es sowieso so gewesen, der hatte in seinem Flickr-Account auf einmal Bilder gesehen von einem Tätowierten. Da hat nämlich einer seinen Rücken fotografiert, um sich wahrscheinlich sein unfertiges Tattoo anzuschauen und einmal dann das Gesicht noch. Der Typ ist aber zur Polizei gegangen, weil das im Internet sofort von sämtlichen Blogs aufgeschnappt wurde und sich halt viral verbreitet hat im Internet. Im Internet. Ja, und daraufhin ist er zur Polizei gegangen, hat sich gestellt und hat gesagt, er hätte den Laptop von dem Freund eines Freundes gekauft. Ja. Tja, zu spät. Also, vielleicht ist es ja gar nicht der Dieb. Wollen wir ja mal nicht voreilen, bevor wir auch noch verklagt werden. Denn die Klagewelle ging natürlich noch weiter. Auch in Deutschland wird geklagt, und zwar Ferrero klagt. Aha. Gegen Haribo und gegen Zott. Na, das kann ja lustig werden. Und zwar wegen dem Begriff Kinder, ne? Ich glaube, die Klage wurde aber abgewiesen. Und zwar hat Haribo ja hier Kinderkram, ne? So, und bei Zott gibt es irgendwie so ein, wie heißt der, Kinderzeit, so ein Joghurtsgelumps. Ja. Ja, irgendwas habe ich gelesen, dass das wohl jetzt abgeschlossen sein soll. Ja, hat nicht geklappt. Genau, richtig. Wir sind halt in Deutschland, ne? In den Staaten kann schon mal eine Einzelperson wegen einer Preissenkung von 200 Euro gegen einen großen Konzern klagen und dann gleich Schadenersatz in Millionenhöhe. Also es ist echt, also sowas kann ich nicht verstehen, dass Leute haben die haben das doch nicht gepachtet, das Werk. Also mit welcher Selbstverständlichkeit die da rangehen, dann so eine Forderung zu stellen. Also das ist mir echt unbegreiflich. Hm. Ja. Es ist halt andere Länder, andere Sitten. Andere Weiber, andere. Ja. Ich hab grad nicht gehört, was hast du gehört? Ja, Lippenstift. Achso, verstehe. Ja. Lippenstift. Lippenstift? Da kommt doch jetzt noch was. Ne, denk mal drüber nach, egal. Jetzt fällt's mir wieder ein. Alles klar. Ja. Kalando ist ja, weil wir gerade bei dem Thema sind. Kalando ist ja auch sehr, sehr aktiv immer noch, ne? Und wir hatten ja auf ein Interview hingewiesen. Im Lippenstift. Können wir mal wieder zur Sache kommen? Kalando, Interview, ja. Du erinnerst dich, ne? Wer wurde da interviewt? Der Pressesprecher? Der Pressesprecher von Kalando? Der hat quasi zu den Fragen Stellung genommen. War das nicht der Pressesprecher? Oder? Das war im CT-Magazin, genau, der Pressesprecher von Kalando. Ja, und hat sich dem zum Interview gestellt. Herrlich war ja die Aussage gewesen, die hatten wir ja auch mal angesprochen in den Kommentaren, wie er sagt, na, man kann ja nicht alle Gesetze kennen. Ne? So ist es. Also, das spricht doch schon für das Unternehmen. Im Prinzip könnte ein Busfahrer sich auch rausreden, könnte sagen, wenn er einen Unfall baut, na, pff, ich kann ja alle Knöpfe hier im Bus kennen. Wie's ich war, die 50 da auf dem Verkehrsschild. Ja, genau, beim Autofahren. Ja, wenn sie hier so eine runden, roten Kreise an die Seite stellen, was soll man. Ja, egal. Ja, sonst noch irgendwas Klagetechnisches? Klagetechnisches? Naja, wenn man so will. Ich kann dir eine kleine Anekdote von meinem letzten Einkauf erzählen. Mach mal. Ja? Aber ich war, habe ich extra. Mal gesagt, mach mal, ne? Wie? Mach einfach. Okay, ich mache jetzt einfach einverstanden. Hm? Nein, und zwar habe ich Leergut zurückgebracht. Mhm. Und in meinem Einkaufsladen meines Vertrauens. Das Gegenteil von Minus. Hm. Ich wollte gerade sagen, welcher ist es denn? Ich war neulich bei dem auf der anderen Straßenseite. Ja. Um die Buletten zu holen, die wir zusammen gegessen haben. Stimmt, richtig. Wir haben hier uns eine Bulettenparty gemacht. Ja. Ja, und was ist passiert? Ja, da habe ich, weil ich natürlich mein Leergut auch transportieren muss dahin, habe ich die Plastikflaschen klein gemacht sozusagen, damit mehr in meinen Beutel passt. Mhm. Und da habe ich doch glatt Schimpfe gekriegt von der Kassiererin. Echt? Aber sie meinte zu mir, ihr ist es eigentlich auch so lieber, aber der Lebensmitteldiscounter Plus möchte das so, dass die Flaschen original bleiben, sozusagen. Ja, weil die wieder voll gemacht werden. Jetzt weiß ich zumindest, wenn ich mal eine zerknitterte Flasche habe, dass die von dir ist. Die ist von mir, genau. Ich dachte erst, du seist mit einer Aldi-Tüte im Plus gewesen und die haben dich deswegen wieder rausgeschickt. Nee. Das ist ja kein Problem, das darf man. Ja. Nein, also da wollte ich halt einen Umweltbeitrag leisten. Gut, also halten wir fest, Stefan findet es nicht in Ordnung, dass bei Plus die Flaschen nicht geknittert werden dürfen. Bei Aldi muss man es, glaube ich, sogar machen. Ach so? Ja, da kannst du auch sagen, pff, wer soll sich das halt merken? Eben. Ja. Naja. Ja, ist schon kurios. Ich habe mich aber auch zu beklagen, oder bist du noch nicht fertig? Wie, zu beklagen? Du hast dich zu beklagen? Ja. Worüber denn? Ich war gestern bei Ditch gewesen, wollte mir mein 1 Euro, ich leiste mir ja mittlerweile statt dem 1,45 Euro oder statt der 1,45 Euro Käsestange. Gesundheit übrigens. Wieso? Hast du gerade nicht. Du wolltest doch was erzählen, hast du Ditch gesagt. Achso. Das ist bestimmt irgendwas Sächsisches, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Leiste ich mir jetzt immer meine 1,65 Euro Käse-Schinkenstange. Und heute stand ich da, hatte mir die 1,65 Euro passend schon in die Hand gelegt und da kostete die 1,70 Euro. Und alles andere war auch 5 Cent teurer. Ah, jetzt höre ich übrigens Lena. Ja, Preiserhöhung. Oktober hat angefangen. Weißt du, hat das damit zu tun, dass die Milch teurer geworden ist? Ich weiß es nicht. Da ist ja Käse drauf mit. Käse, Milch ist ja auch nicht so weit auseinander, ne? Hm. Ich denke mal, es hat einfach damit zu tun, dass sie mehr Kohle haben wollen von mir. Das kann natürlich auch sein. Ja, und was habe ich dann heute gemacht? Da habe ich mir heute für 60 Pfennig lieber ein Käsebrötchen geholt am Bäcker. Ja, warum nicht? Aber es geht auf Dauer ganz schön ins Geld, finde ich. Ja. Guten Appetit. Danke. Ich habe übrigens, ich habe mir so eine Knabberbox aufgemacht zur Feier des Tages. Und weil ich mir die Finger nicht fettig machen will, habe ich rausgefunden, dass wenn man einen Löffel benutzt dafür, das Knabberzeug mit dem Löffel ist, dass das irgendwie praktischer. Aha. Da kriegt man auch mehr rein auf einen Schlag. Und hier ist ein Teelöffel. Ach so. Einfach mal versuchen, für alle die sich nicht ganz schmutzig machen. Ja. Aber das ist ein gutes Stichwort, weil ich werde mir jetzt auch mal welche holen. Du hast ja bestimmt schon einen Song für die Pause vorbereitet. Ah, sind wir schon soweit? Ja, locker, wir sind schon weit drüber. Und, ja, und zwar... Ja. Erzähl. Ja, ich werde mir jetzt mal was Süßes holen. Na, dann mach mal. Und ich sage euch, wen wir jetzt hören. Wir hören Matthew Ebel und der Song heißt... Wir hören ihn schon mal im Hintergrund ein bisschen dudeln. Ich suche mal schnell den Titel raus. Habe ich doch glatt vergessen. music.podshow.com. Also Matthew Ebel. So, da bin ich wieder. Und? Schon fertig? Nee, ich suche gerade noch den Titel raus, wie er heißt. Du kennst ihn ja auch nicht. Ja, wir können ihn ja schon mal spielen, dann sagst du halt nach der Pause, wie er heißt. Er läuft schon, das ist er schon. Hast du nicht gemerkt, dass er nicht... Das ist schon der Song. Ah, cool. Matthew... Ja, such mal raus, wir machen mal kurz Pause. Ja, ne? Ich suche immer noch und ich sage euch jetzt, wie er heißt. Und zwar heißt er... Lost My Way. Come and slap me in the face. If I don't change my direction and I float out here in space, then you can't say that I've ever lost my way. Sagst du denn Lied, oder? Oh, ich finde auch. Weiß man nochmal ab. Und dann ich habe auch gerade einen Anranzer von meiner Stadt- und Ernährungssekretärin. Habe ich gerade einen Anranzer bekommen. Und deine Ernährungsberaterin. Ja. Das ist unhöflich, sagt sie. Ist aber mein Podcast. Ja, ist ja auch so. Hast du keinen Respekt vor unseren Zuhörern? Mein Podcast kann ich essen, wenn ich will. Das ist mein Podcast. Na komm, der ist zu 50% auch meiner. Na gut, aber nur zu 50%. Dann kann ich in meiner Hälfte essen und du kannst in deiner Hälfte machen, was du willst. Okay. Ja, übrigens, Polizeidirektion aus Dresden hört zu, ne? War, ist das richtig? Ja. Habe ich im Zusammenhang mit Kalando noch gelesen. Richtig, da gab es ja einen Kommentar. Ja, und vielleicht melden sich ja noch andere dort, die möglicherweise so auch ihr Geld zurückkriegen, wenn sie es noch nicht wieder haben. Ja, aber prüft, ob das auch wirklich seriös ist, diese Klage. Ne? Nicht einfach klagen und meckern und was nicht alles, sondern erstmal gucken. Ich habe so eine Brocken im Rotwein, sehe ich gerade. Der korkt. Nee, das ist kein Korken, das ist ja irgendwas Festes. Das habe ich nicht gesehen, weil ich habe kein Rotweinglas. Und dann, hast du nie abgewaschen? Nee, ich trinke aus dem Senfglas, weil wenn ich aus dem Rotweinglas trinken würde, müsste ich alle 5 Minuten aufstehen. Ich dachte, na, besser als wenn du aus dem Bierglas trinken würdest. Ja. Ja, schön. Dann schönen Gruß an die Polizeidirektion in Dresden. Dresden, genau. Und wir machen jetzt vom ernsten Thema zum spaßigen Thema, denn wir spielen jetzt, oder? Du hattest doch noch irgendein Thema? Willst du darüber noch sprechen? Ja, du. Noch ein Thema? Das hebe ich mir fürs nächste Mal. Das hebst du dir auf? Ja, und wenn du jetzt spielen möchtest, dann spiel mal. Du hast Druck, ja, ne? Ja, komm, lass uns spielen. Du hast Druck, gleich läuft die Champions League. Ich verzichte hier auf ein Footballspiel nach dem nächsten. Ja, okay, dann lass uns spielen. Was wollen wir denn spielen? Fangen oder verstecken? Topfschlagen. Nein, wir spielen das Frage- und Antwort. Nee, Topfschlagen werden wir unseren Zuhörern nicht anziehen. Stuhltanz, ja. Ja. Strippen. Und ich würde vorschlagen, da du ja letztes Mal bei Schnick, Schnack, Schnuck immer verloren hast, mache ich heute mal und du redst, okay? Na, okay, können wir machen. Dann machen wir das. Wir haben ja mittlerweile einen Zufallsgenerator. Richtig. Vielleicht habt ihr ihn schon entdeckt im Blog. Ja. Da klicke ich jetzt nämlich einfach mal drauf. Da, weil unser Programmierer ja nicht hinterherkommt, habe ich mich selber mal rangesetzt. Und... ja, mal gucken, was er liefert. Du bist so gut. Ja. Was ist denn eigentlich mit dem Namen für den Zufallsgenerator, den ich hier vorgeschlagen habe? Weiß ich nicht. Hast du vergessen? Wie heißt der nochmal? Zündi. Zündi? Nee, das, ich weiß Zündi nicht. Schalin. Also ich würde unseren Zufallsgenerator gerne Zündi Schalin nennen. Hm. Ihr könnt, wenn ihr einen Namensvorschlag habt, könnt ihr den auch in die Kommentare schreiben. Okay, also ich gebe es dazu. Zündi Schalin ist immerhin besser als Zufallsgenerator. Ja. Dann nennen wir erstmal den nächsten Mal Zündi Schalin. Dann kitzel mal was aus Zündi Schalin raus. Genau. So, jetzt bist du aber dran. Ich habe einen Beitrag rausgesucht. Ja. Und, nee, Zündi Schalin hat ihn rausgesucht. Okay, mir wurde ein Beitrag rausgesucht. Und da geht's um, ja, quasi eine Beschäftigung an einem bestimmten, besonderen Tag im Jahr. Achso, ich dachte an einem dunklen Ort. Eine Beschäftigung an einem bestimmten Tag im Jahr, das ist auch ein Feiertag, ne? Richtig, das ist schon mal dieser besondere Tag. Und zwar ein Feiertag im Winter. Das ist kein Winter mehr, nein. Ein Feiertag im Frühjahr. Oh. Im Frühjahr, was feiern wir im Frühjahr als Fasching? Ach du dickes Ei. Ach, Ostern. Ostern. Richtig. Ostern. Ein Osterbeitrag. Also von dir habe ich noch keinen Osterbeitrag gesehen. Ist doch bestimmt von mir ein Osterbeitrag. Richtig, von dir ist er. Ostern, letztes Jahr. Du hast dort berichtet, was du gemacht hast. Ich habe Ostern, habe ich da Golf gespielt? Nee, dann war es das nicht. Nein, du hattest frei auf der Driving Range. Ach, ich hatte an dem. Ich hatte an dem Tag frei. Okay. Weil du hattest ja andere Verpflichtungen. Ich hatte andere. Ostern. Und jetzt sage ich nochmal, ach du dickes Ei. Ostereier gesucht habe ich. Nein. Ey, Stefan, sowas schreibe ich aber nicht im Blog. Meine privaten Probleme schreibe ich ja wohl nicht im Blog. Nee, ach du dickes Ei. Ich habe keine Ostereier gesucht an Ostern. Ich kann mich erinnern, es war ein voller Tag. Ich habe noch ein paar andere Sachen gemacht an dem Tag, ne? Ja. Ich war beim Football. Ei, genau. Danke. Na, gucke mal. Ich muss jetzt aber zugeben, dass Julia mir eben von hinten geholfen hat. Ey, wenn du Julia nicht hättest, ja. Ey, da würdest du aber ganz schön alt aussehen. Ja, schön. Nee, ich war, genau, es war Ostern, Football, war ich da an der Seitenlinie. Genau, René Get Sideline, glaube ich, war das, ne? Nein, der Bericht heißt, wie der Bericht schon sagt, Football am Ostermontag. Ja, genau. Ich war am Ostermontag beim Berlin Thunder Spiel. Aber 2006 war es. 2006, da war es, glaube ich, nicht an der Seitenlinie. Das war wahrscheinlich eins dieser Spiele, wo ich versucht habe, die volle Aufmerksamkeit der Fernsehkameras auf mich zu lenken, indem ich einen aufblasbaren, überdimensionierten Footballhelm auf dem Kopf hatte. Also es hat zumindest heftig geregnet, hast du gesagt? Ja, ich glaube, das war der Tag. Ja, du konntest keine Fotos machen. Ja. So ist es. Aber es hat sich wohl zum Spielbeginn beruhigt. Oder war das im Friedrich-Jahn-Sportpark? Nee, oder im Olympiastadion? Nein, das war noch im Olympiastadion. Ja. Was kurz vor der WM war das. Ne? Kurz vor der WM? Ach, da kann sein, dass eines der letzten Spiele sogar war, die da im Olympiastadion sein durften, weil dann wurde es ja gesperrt, um die Vorbereitung für die WM zu treffen. Ne? Da wurde ja der Rasen ausgewechselt. Genau. Ja, die Footballer, die zertrampeln den ja immer ein bisschen. Du kannst dich ja an Hertha-Spiele erinnern, wo man gesehen hat, dass Berlin Thunder vorher gespielt hatte. Ja, die treten immer im Rasen. Das ist nicht gut für den. Ja. Nee. Ja, prima. Schön, habe ich jetzt was gewonnen. Es handelt sich übrigens um den Beitrag 133. 133, ja. Bei wie vielen Minuten sind wir denn? Bei knapp 25, das möchte ich gar nicht wissen. Ja, naja, noch nicht ganz, aber in etwa schon. Gibt es denn noch irgendwas so aus dem Blog zu berichten, was in letzter Zeit passiert ist? Dirk? Ja, wir können doch über das neue hässliche Gebäude am Berliner Alexanderplatz kurz. Ach, das Alexa. Ja. Ja, es wird von vielen irgendwie schlecht gesprochen, ne? So ist es. Also ich war jetzt zweimal da. Der Leo hat sich dort heute eine Eisenbahnausstellung angeschaut. Der war mich übrigens heute zur Arbeit bringen und war ganz erstaunt, dass mein Büro so groß ist wie sein Kinderzimmer. Ja. Und da hast du gesagt, siehst du, der Papa kommt den ganzen Tag mit diesem Zimmer zu. Ja. Und er ist auch den ganzen Tag allein in seinem Zimmer. Nee, er kam rein und sagte, dein Zimmer ist ja fast größer als mein Zimmer. Mhm. Ja, nee, genau. Der war nämlich heute im Alexa gewesen. Da ist irgendwie eine Eisenbahnausstellung. Da ist auch ein großes Kinderland. Da sind sehr viele Geschäfte. Also ich muss sagen, ich habe bisher noch keinen schlechten Eindruck vom Alexa. Aber ich war auch nicht Eröffnung des Mediamarktes da gewesen. Dann hätte ich wahrscheinlich auch eine etwas andere Meinung. Zu dem Thema kann ich noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich hatte es ja auch kommentiert, dass im Fernsehen auf Sat.1 eine Reportage laufen sollte zu diesem Thema. Ja. Du erinnerst dich ja sicher. Ja. 24 Stunden heißt, glaube ich, die Sendereihe. Ja, aber leider kamen die nicht. Und bis heute wissen wir nicht, warum. Meinst du, das hat irgendwelche Hintergründe? Also ich hatte übrigens eine Mail geschrieben an die Redaktion, aber ich habe bis heute, ist jetzt 2 Wochen schon her, keine Antwort bekommen. Mensch, du bist ja richtig investigativ. Aber ich kann mir höchstens denken, dass eventuell die Firma, die damit was zu tun hat, was dagegen hatte. Dann ist so es ja wohl ein... Ich bin wieder in meiner Hälfte des Podcasts. Dann ist du es... Du isst schon wieder, das ist unhöflich. Dann ist es ja bestimmt ein... ja, was soll ich denn sonst machen? Den ganzen Tag bereite ich den Podcast vor. Dabei möchte ich nicht lügen, ohne rot zu werden. Nee, dann war es wahrscheinlich ein sehr kritischer Beitrag. Denke ich auch mal, ne? Vielleicht finden wir ja noch was raus. Ja. Übrigens ist im Alexa Fotografieren verboten. Ja, und Hunde sind auch verboten, habe ich gelesen. Stimmt, war ein Kommentar. Ich wollte mal ins Alexa gehen bei der nächsten Gelegenheit und dieses Schild fotografieren, wo es draufsteht. Ja. Übrigens, kleiner Insider-Tipp von Hardy, der sagt euch ja sicherlich. Ja, Grüße an Hardy aus Berlin. Richtig, und seine Familie. Und zwar war er auch im Alexa. Und er meinte, das war ja wohl so am Anfang, dass dort an den Haupteingängen die Leute in so reingelassen wurden, wie auf dem Rummel, dass da wurden so eine Gänge aufgebaut. Aha, ja, ja. Die Labyrinthe. Und ne? Genau, so eine Art Labyrinth. Damit ich kenne das aus dem Disneyland. Das ist sehr gut, um die Leute zu verpacken und viele Leute auf wenig Raum unterzukriegen. Richtig. Aber Hardy war so clever und ist durch einen Seiteneingang gegangen. Also merkt euch, wenn es voll ist, es gibt Seiteneingänge. Ja, aber da kommt man auch nicht immer rein. Ich habe gesehen, dem Tag nach der Eröffnung standen die an den Seiteneingängen und haben da niemanden reingelassen. Aha, nee, bei Hardy hat sie geklappt. Ja, aber es ist ja jetzt sowieso, es hat sich ein bisschen entschärft. Jetzt ist ja alles anders, ne? Wobei ich finde, also ist doch ein Center wie das andere. Ja. Naja, ist ein bisschen größer und also ich finde, ein Blick lohnt sich schon mal. Aber das ist doch gerade doof, wenn es ein bisschen größer ist. Ist doch scheiße. Ja. Was willst du mit so einem Riesencenter? Naja, also wie gesagt, ich habe noch nichts Schlechtes davon gesehen. Habe noch keine schlechten Erfahrungen dort gemacht. Also ich freue mich schon aufs erste Mal richtig entspannt da hingehen und gucken. Also ich habe noch keine schlaflosen Nächte gehabt, weil ich da noch nicht war. Ja. Wer weiß. Man muss es wahrscheinlich, muss diese Erfahrung selber machen, ob man es. Ja. Vielleicht, wenn man mal in der Nähe ist, könnte man vielleicht mal einen Blick reinwerfen. Aber ich kann auch sagen, an der Stelle mal liebe Grüße an Angela, denn wir zwei waren neulich im Eastgate und haben dort ein Eis gegessen. Ja, am East. In der, wie heißt denn die Lounge? Gibt es auch so eine. So eine Futterlounge, ja. Ja. Und da war lustig, zum Thema Nichtraucherschutz, ne? Da haben sie ja zwei Bereiche, einen Nichtraucher- und einen Raucherbereich. Mhm. Und dreimal darfst du raten, wo wir gesessen haben, ist ja klar, im Nichtraucherbereich. Ach so, ja. Und wir konnten uns auch unsere Plätze locker aussuchen. Im Raucherbereich sah es ganz anders aus. Also ich war ja letzten Samstag da mit den Bullets, ne? Und da war es auch gut besucht, aber Platz war eigentlich immer zu finden. Ja, natürlich, wenn die da die 20 Footballer anrennen sehen, dann... Du wirst lachen, ne? Wir waren eigentlich vorm Eingang verabredet und wir haben da geguckt und gewartet. Das Ding hat ja zwei Eingänge und die waren nirgendwo zu finden. Und dann sind wir erstmal in die Food Lounge gegangen, Julia und ich und Leo und Lena. Ja, und da standen die dann am McDonald's und haben sich mit Essen eingedeckt. Jetzt weißt du, was Sportler essen. Was sagt Julia? Fast Food. Es war nur einer. Der Größe, nee, das waren mindestens. Achso, es waren drei und einer hat sich nur eingedeckt. Mhm. Ja, die anderen wollten nicht verfressen aussehen. Der hat bestimmt bei Schnick, Schnack, Schnuck verloren. Ja, die sind übrigens in diesen Samstag, also gestern, am Erscheinungstermin gestern, auch wieder am Eastgate gewesen. Schade, da habt ihr bestimmt was verpasst jetzt. Ja, die Zeit können wir leider nicht zurückdrehen. Aber es gab ja einen Eintrag dazu im Blog. Da standen, glaube ich, auch die Termine drin. Ja, ich glaube, ja. Ja. Naja. Gut, Stefan. Was haben wir denn noch? Was immer dazugehört. Kontaktmöglichkeiten. Richtig. Kontaktmöglichkeiten. Da haben wir sie schon. Schreibt uns eine E-Mail am blog@uber.de. Warum muss ich da so lachen? Ja, Stefan. Weil, liebe Grüße übrigens an den geil ablabern-Blog-Podcast. Genau, mal als Hintergrund für die, die es ja nicht wissen können. Wir haben die Mail über. Der Stefan, der immer die Mails vom blog@uber.de bekommt, hat nämlich nicht mitgekriegt, dass wir vor zwei oder vor drei Wochen war es schon, eine Mail vom geil ablabern-Blog gekriegt haben, Podcast gekriegt haben, mit den netten Eröffnern, wo wir ja einen davon heute schon gehört haben. Ja. So ist es. Es tut mir leid. Also am besten an mich persönlich schicken, aber das geht natürlich nur, wenn ihr meine E-Mail-Adresse kennt und die werden wir jetzt hier leider nicht sagen. Nein, ihr müsst irgendwelche anzüglichen Kommentare da mit reinschreiben, dann lese ich sie mir garantiert. Genau. Ja. Schreibt schweinische Witze rein oder so, da könnt ihr euch sicher gehen, die geht nicht vor. Ich sag nochmal, für alle, die Pointe nicht mitgekriegt haben vom Witz am Anfang, Lippenstift. So. Ah. Werden jetzt einige sagen. Nee, einige werden jetzt warten, dass es gleich vorbei ist, damit sie nochmal an den Anfang spulen können. Ja, kannst du für die Leute, die später eingeschaltet haben, bitte nochmal sagen, worum es geht? Nö. Einfach nochmal zurückspulen und von vorne hören. War ziemlich weit am Anfang. Genau, und wer den Podcast rückwärts hört, der denkt sich, der hört nur Lippenstift und denkt, ah, alles klar, wie heißt der Azubi eines Frauen? An die Zuhörer, die den Podcast rückwärts hören, da kommt noch eine Menge lustige Zeug am Anfang. Ja, genau. So zu den Kontaktmöglichkeiten. Außerdem haben wir ja ein Kontaktformular im Blog, worüber ihr uns kontaktieren könnt. Und ihr könnt in den Beiträgen die Kommentarfunktion benutzen. Und wir haben eine Telefonnummer. Super. Richtig, wir haben eine eigene Telefonnummer, ja. Teuer gekauft. Genau, und zwar eine Berliner Rufnummer. Richtig. 030-202-368-03. Jetzt habe ich zum ersten Mal die Kontaktmöglichkeiten vor der Nase. Na, guck mal an. Und da lässt du es nicht zu, dass ich sie sage. Ihr könnt auch kostenlos anrufen. Wo geht es eigentlich? Im Impressum geht es nicht. Auf der Kontaktseite ist ein grüner, sucht einfach mit euren Augen, scannt nach einem grünen Hörer, ein grüner Richtig. Telefonhörer. Klickt dort drauf, gebt eure Telefonnummer ein, ihr werdet angerufen und seid dann sofort mit der Mailbox verbunden. Genau. Ja. Ich würde sagen, dann sind wir für die heutige Sendung durch. Wir sind bei unserer angepeilten halben Stunde. Drüber. Definitiv. Ein bisschen drüber. Definitiv drüber wieder. Aber wir sind schon mal unter der Dreiviertelstunde, die wir ja sonst machen. Das ist jetzt unser Beitrag für Thomas Gottschalk, weil die Wetten, das Saison hat ja wieder begonnen. Und deshalb dachten wir, überziehen wir heute. Genau. Mal. Und zur Feier, dass Haribo nicht verklagt wurde oder die Klage von Ferrero gegen Haribo abgewiesen wurde, überziehen wir heute mal. Dann sind diese paar Minuten werden heute also kostenlos den Haribos gewidmet. Genau. Harry Riegel aus Bonn. Lebt er eigentlich noch? Weiß ich nicht. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ja, egal. Schöne Grüße an Harry Riegel. Richtig. Und Grüße natürlich auch an die Frauenfußball-Nationalmannschaft. Herzlichen Glückwunsch. Richtig. Ihr habt es geschafft, was die Männer nicht geschafft haben. Verteidigen. Richtig. Ne, die Männer haben ja gar nichts zu verteidigen. Die müssen ja erstmal Weltmeister werden. Und als letztes noch einen lieben Gruß an unser krankes Suppenhuhn im Block. Den Dirk. Jetzt wollte ich einen herzlichen Glückwunsch sagen. Nein, gute Besserung natürlich. Der ist einfach unter zu vielen Menschen. Da wird er sich wohl irgendwann eingefangen haben. Herzlichen Glückwunsch, dass du dir was eingefangen hast. Ja. Wir hoffen, gute Besserung, lieber Dirk. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir hoffen, dass sich der Virus oder das Bakterium bestimmen lässt, damit du auch schon bald wieder Heilung erfährst. Achtung, Computerwitz. Dirk hat ja ein Antivirenprogramm drauf. Ja, hoffen wir es. Sollte ja kein Problem sein. In Quarantäne müsst ihr auf jeden Fall die nächsten Wochen wahrscheinlich erstmal verbringen. Ja, Dirk hat sich in Quarantäne verschoben. Ja. Gut, ja, dann sind wir jetzt endgültig am Ende. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, dass ihr uns zugehört habt und hoffen, dass ihr jede Menge Spaß gehabt habt. Ja, ich danke auch dir, Stefan, auch, dass du diese Sendung wieder nüchtern erschienen bist und... Was soll das jetzt heißen? Na, das klären wir gleich mal, wenn die Mikros aus sind. Ja. Na? Und wir wünschen euch zwei schöne Wochen und hören uns dann am 21. Oktober. Genau. Gut. Alles klar. Was? Also, bis dann. Dann bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bei welcher Ausgabe sind wir? Habe ich schon erwähnt, wir sind in der 32. Ausgabe vom 7. Oktober 2007. Ab jetzt keine schweinischen Witze mehr. Ah, das Mikro ist an, denk dran. Mann, dich muss man aber triezen, ey. Warum? Ich dachte, du wirst ja nicht mehr fertig. So, ich stoppe. Hinter diesem Stopp kommen jetzt die richtig abartigen, tiefgründigen Erotikwitze und eine perverse SMS habe ich auch gerade bekommen. The best and the brightest served up daily by the sharpest minds in content delivery, Podshow and Limelight. Oh.